aufsteigen lassen, Hess. Vielleicht wollen wir zum Schluss noch einmal auf das zu sprechen kommen, worauf wir, von wo wir ausgingen, nämlich auf Ihren Vortrag über Individualhygiene. Ja. Das ist doch ein Gebiet, was sehr, sehr eng zusammenhängt mit dem Rassepolitischen Amt, gerade mit Ihrer Arbeit dort, nicht wahr? Ja. Was zeigen Sie nun da den Frauen und was wollen Sie ihnen da sagen? Ja, im Gegensatz zu der alten liberalistischen Meinung, dass die Individualhygiene die eigentlich einzige Pflege des Menschen und der Gesundheit sei, stellen wir heute heraus, dass zu der Individualhygiene kommen muss, wenn sie nicht sinnlos sein soll, eine Rassenhygiene. Das heißt also, über die Pflege des Einzelnen, biologisch gesprochen des Erscheinungsbildes des Menschen, muss der Staat und das Volk treiben eine Hygiene des Erbgutes. Denn der Einzelne lebt 20, 40, 60, 80 Jahre. Und das Volk ist darauf angewiesen, dass über diese Jahre und über dieses Leben des Einzelnen hinaus das Erbgut weitergegeben wird in die nächsten Generationen. Dafür hat die Rassenpflege zu sorgen und einzutreten. Also einmal ein bisschen, vielleicht ein bisschen trivial ausgedrückt, wenn ich das so sagen darf. Sie sagen nicht und Sie zeigen nicht, dass man einen Apfel essen soll oder dass man sich die Zähne fleißig und pünktlich putzen soll, sondern ja, das ist etwas ganz anderes. Das ist etwas ganz anderes. Das ist die Pflege der Erbmasse und die möglichst hochwertige Auswirkung ja, der Erbmasse. Jawohl. Das heißt, mit dieser individualhygienischen Arbeit wird immer der Arzt sich befassen müssen. Das wird immer Aufgabe des Arztes sein, während die rassenhygienische Pflege Aufgabe des Staates oder größerer Organisationen ist, die eben über den Menschen hinweg sich an das Erbgut wendet. Da ich im Einzelmenschen das Erbgut nicht bessern kann. Wir können nichts tun, um das Erbgut im Einzelmenschen zu bessern. Das ist eine Größe, sagen, nennen wir sie einmal mathematisch ausgedrückt, eine Größe X, die bleibt, die ist fest, die ist gegeben. Ja, nicht wahr? Jawohl, und sie kann nur eben gebessert werden auf dem Weg über die Gattenwahl, nämlich gebessert in den Kindern. Ja. Und gebessert werden, indem ein Staat dafür sorgt, dass für seine wertvollsten Erbträger, für die wertvollsten Menschen, die besten Fortkommensbedingungen da sind und dass eben das Minderwertige, wenn wir hier an das Asozialentum denken, keine oder sehr schlechte Fortpflanzungsbedingungen bekommt. Die Menschenverachtung des nationalsozialistischen Denkens wird nicht nur in solchen Gesprächen deutlich, sondern auch in einem Interview mit Angehörigen der Legion Condor. Für sie gab es in Stuttgart nach ihrer Rückkehr aus Spanien, wo sie sich auf Seiten Francos am Bürgerkrieg beteiligt hatten, einen großen Empfang.